Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit musikalischen Kostbarkeiten aus der Türkei. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. وقتی ورلی از مراخ لیتم لی از واشقی بجوالاتم اخ برا بجلی Hi, hi, hi. Ciad ciad kırgazi Kurban jes kedele metara dara pala kavaşandıra malar utu tazi Dilele de koş delar şeben helan diye Düce hesti ki men çedu fazi de verele '98 erschien diese Musik auf Kassette bei einem Istanbuler Label. Reisho heißt der Interpret, leider habe ich nichts über den kurdischen Sänger in Erfahrung bringen können. Die Texte sind zwar auf der Kassette abgedruckt, aber die kurdischen Bekannten, die ich um Übersetzung dieses Stückes bat, mussten passen, weil sich der Dialekt Reishos zu sehr von dem ihren unterscheidet. Xanima Osmanlia heißt das Stück, das gerade zu hören war, und vermutlich wird er auf das Osmanische Reich eingespielt. Im Text selber wird der Name der Stadt Diyarbakır erwähnt, einer Stadt im Osten der Türkei, in einer Gegend, in der sehr viele Kurden leben. Mehr Informationen zu Reşo kann ich nicht weitergeben, bleibt erstmal die außergewöhnliche Musik von Reşo und seinen Mitmusikern. Das volksmusikartige Stück gerade eben begann zum Beispiel mit einem bluesartigen Vorspiel. Und nachher kommt noch ein Stück von Reşo, in dem er Elemente der kurdischen Musiktradition mit Jazz-Elementen mischt. Hier ist ein altes Volkslied aus der Türkei in einer zeitgenössischen Interpretation von Erkan Uğur und İsmail H. Demirçioğlu. Pencereden Kargelio heißt dieses Lied. Es ist ein Klagegesang, den jemand, dem seine Geliebte genommen wurde, an seine Mutter richtet. Der Schnee fällt durch das Fenster herein, die Ferne fällt mir schwer. Ach, meine Mutter, ich will sterben. Ooh. ben öleyim. Erkan Uğur und İsmail H. Demircioglu mit einem alten Volkslied aus der Türkei, Pencereden Kargelio, das Lied eines Verzweifelten an seine Mutter, Ausdruck von Sehnsucht und abgrundtiefer Trauer über den Verlust der Geliebten. Es sieht so aus, als ob die Mehrzahl der türkischen Liebeslieder vom Schmerz nach der Trennung handeln, in der Volksmusik und in der Popmusik. Die Freuden des glücklich Verliebtseins werden seltener besungen. Tutuklu heißt das nächste Lied und dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. Leidenschaft, Besessenheit, Sehnsucht. Auch dieses Lied handelt von den Gefühlen nach der Trennung. Die Zeit vergeht nicht, die geliebte Person kann nicht losgelassen werden, die Leidenschaft verebbt nicht, die Trennung scheint schlimmer als der Tod. Sezen Aksu, Tutuklu. Kendi hayatımdan çaldım. Sezen Aksu mit dem Lied Tutuklu, erschienen auf ihrer 98er CD Adibende Sakle. Sezen Aksu hat dieses Lied voller Trennungsschmerz selber geschrieben, wie die meisten Lieder auf dieser Platte auch. Gerade ist eine neue CD von Sezen Aksu erschienen, die habe ich aber für diese Soundcheck-Ausgabe nicht mehr rechtzeitig bekommen. Musik aus der Türkei geht es heute Nacht hier im Deutschlandfunk. Hier ist Musik, die mit Sicherheit in der Türkei nicht von der Mehrheit gehört wird. Hierzulande auch nicht. Laut einer Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, hatte Jazz 1998 einen Anteil von 1,1% beim Umsatz der Tonträgerindustrie in Deutschland. Hier sind Oğuz Büyük Berber und Çağlayan Yıldız mit einem Stück, das sie einfach mit der Ziffer 6 betitelt haben. Thank you. Yapma bana numaram. Yapma bana numaram. Sokaklarda yatarım, şimdi oldum avarım. Yapma bana numaram. Yapma bana. Yapma Bana Numara heißt dieses Stück und das bedeutet so viel wie veräppel mich nicht. Aber worum es genau in diesem Stück geht, kann ich leider nicht sagen. In dem Stück sind ganz ungewöhnlich bei Musik aus der Türkei Elemente indischer Musik zu hören. Zum Beispiel der typische Sprechgesang indischer Tabla-Spieler. Die rhythmischen Silbenfolgen entsprechen genau ihren Schlagfolgen auf der Tabla. Dieses Stück Weltmusik findet sich auf der meines Wissens ersten CD eines Akkordeonisten, der den Künstlernamen Ciguli trägt. Ciguli wurde in Bulgarien geboren, in einem Land, das einst Teil des Osmanischen Reiches war. Auf der bisher einzigen Platte von Ciguli gibt es noch andere... Pardon. Auf der bisher einzigen Platte von Ciguli gibt es noch andere spannende musikkulturelle Begegnungen. Bei einigen Stücken erinnert mich der Gesang zum Beispiel an persische Sänger. Vor Ciguli gab es Musik von dem Klarinettisten Oğuz Büyük Berber und dem Gitarristen und Bassisten Ceylan Yildiz. Das Stück ist eine von insgesamt 5 freien Improvisationen auf einer CD des Duos mit dem Titel A.Z. Das stilistische Spektrum dieser Platte reicht von freitonalen Improvisationen über Miles Davis-ähnliche Grooves bis zu einer Hommage an den argentinischen Tango Nuevo-Meister Astor Piazzolla. Thank you. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim. Haydi evlatlar. Sağ ol. Var ol. We'll be right back. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, dostlar, dostlar, la la la, bizim la la la la la. Um Musik aus der Türkei geht's heute im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ausflug in psychedelische Gefilde. Zwei Stücke von einem Album von Erkin Koray aus dem Jahr 1974. Los ging's mit einer Miniatur mit dem Titel Korkula Rüya, zu Deutsch Albtraum. Das lange Stück danach heißt Türkü und als Autoren sind bei diesem Stück Nazım Hikmet und Rui Su angegeben. Elektronik Türküler heißt die LP, von der diese beiden Erkin Koray-Nummern kamen. Die Platte ist vor etwa 2 Jahren von einem Liebhaberlabel in Frankfurt in Zusammenarbeit mit Erkin Koray wiederveröffentlicht worden. Als echte Langspielplatte, 180 Gramm schwer und mit einem Hochglanzcover zum Aufklappen. Erkin Korays erste Erfolge im türkischen Musikbusiness waren 1956. Seine letzte CD präsentierte er, laut Covertext, im Namen von 43 Jahren Rock'n'Roll in der Türkei. Die Platte erschien letztes Jahr. Der Gitarrist, Sänger und Komponist Erkin Koray nannte das Album Devlerin Nefesi, Atem der Riesen. Und hier ist ein Instrumental daraus, Meşk Oyunu. Game of Togetherness in Love steht in Klammern dahinter. Thank you. Zwei Stunden Soundcheck vom Deutschlandfunk gehen so langsam zu Ende. Heute Nacht ging es um Musik aus der Türkei. Gerade eben waren noch einmal ein paar härtere Töne zu hören. Zuerst ein Instrumental von Erkin Koray's bisher letzten CD Devlerin Nefeci. Und gerade eben, das war noch einmal Musik von der Band Zen. Ein Track aus ihrem Album Istanbul aus dem Jahr 1998. Bende Yalnızım heißt er, zu Deutsch etwa Ich bin auch allein. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Hülya Wolf bedanken, die, wie schon so oft in den letzten Jahren, viele Texte übersetzt und erklärt hat. Ohne sie hätte ich nicht davon erzählen können, wovon in den Liedern gesungen wird. Ich sage an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss gibt es noch einmal Musik von einer außergewöhnlichen Kassette des kurdischen Musikers Reşo und seiner Kollegen. Sie erschien 1998 und dieses Stück nannte Reşo Jazz. Hello, Bergen, hello, hello, Maram, hello.